Erst als sich eine riesige Menschenmenge versammelte, so dass sie sich gegenseitig drängten, begann Jesus zuerst zu seinen Jüngern zu sagen, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, der ihre Heuchelei ist. Zweiter, denn nichts ist verborgen, was nicht enthüllt werden wird, und nichts ist geheim, was nicht bekannt werden wird. Dritter, deshalb wird alles, was ihr im Dunkeln gesagt habt, im Licht gehört werden, und was ihr in den Zimmern geflüstert habt, wird von den Dächern verkündet werden. Vierter, ich sage euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Körper töten können, aber danach nichts mehr tun können. Fünfter, ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt, fürchtet den, der nach dem Töten die Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, diesen sollt ihr fürchten. Sechster, werden nicht 5 Spatzen für 2 kleine Münzen verkauft? Doch keiner von ihnen ist vor Gott vergessen. Siebter, bei euch sind sogar alle Haare auf dem Kopf gezählt, deshalb fürchtet euch nicht, denn ihr seid viel mehr wert als viele Spatzen. Achter, ich sage euch aber, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem wird sich auch der Menschensohn vor den Engeln Gottes bekennen. Neunter, wer mich aber vor den Menschen verleugnet, der wird auch vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Zehnter, und wer etwas gegen den Menschensohn sagt, dem wird vergeben werden, aber wer den Heiligen Geist beleidigt, dem wird nicht vergeben werden. Elfter, wenn sie euch aber vor die Synagogen, Regierenden und Beamten stellen, dann macht euch keine Sorgen, wie oder was ihr zur Verteidigung sagen sollt. Zwölfter, denn der Heilige Geist wird euch in diesem Moment lehren, was ihr sagen müsst. Dreizehnter, einer aus der Menge sagte zu Jesus, Meister, sag meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Vierzehnter, er aber sagte zu ihm, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbschaftsverwalter über euch eingesetzt? 15. Er sagte aber zu ihnen, passt auf und hütet euch vor jeder Art von Habsucht, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Besitz ab, auch wenn er viel hat. 16. Er erzählte ihnen ein Gleichnis, das Land eines reichen Mannes hatte eine sehr gute Ernte gebracht. 17. Und er überlegte bei sich selbst, was soll ich tun? Ich habe nicht genug Platz, um meine Ernte zu lagern. 18. Und er sagte, ich weiß, was ich tun werde, ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Dort werde ich meine ganze Ernte und all meine Güter lagern. 19. Und ich werde zu mir selbst sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Ruh dich aus, ISS, trink und genieße das Leben. 20. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr. Noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert. Wem wird dann gehören, was du gesammelt hast? 21. So geht es jedem, der Schätze für sich selbst sammelt, aber nicht reich ist vor Gott. 22. Er sagte aber zu seinen Jüngern, deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben, was ihr essen sollt, oder um euren Körper, was ihr anziehen sollt. 23. Denn das Leben ist wichtiger als die Nahrung und der Körper wichtiger als die Kleidung. 24. Seht euch die Raben an, sie säen nicht und ernten nicht, sie haben keine Vorratskammern oder Scheunen, doch Gott ernährt sie. Wie viel mehr seid ihr wert als die Vögel? 25. Wer von euch kann durch Sorgen sein Leben auch nur eine Stunde verlängern? 26. Wenn ihr also nicht einmal das Geringste tun könnt, warum macht ihr euch dann Sorgen um die anderen Dinge? 27. Seht euch die Lilien an, wie sie wachsen, sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich sage euch, nicht einmal König Salomo in all seiner Pracht war so prächtig gekleidet wie eine von ihnen. 28. Wenn Gott aber das Gras auf dem Feld, das heute da ist und morgen in den Ofen geworfen wird, so schön kleidet, wie viel mehr wird er dann euch kleiden, ihr Kleingläubigen? 29. Sucht also nicht danach, was ihr essen oder trinken sollt, und macht euch keine Sorgen darum. 30. Denn all diese Dinge suchen die Menschen dieser Welt, aber euer Vater weiß, dass ihr sie braucht. 31. Sucht stattdessen sein Reich, dann werden euch diese Dinge hinzugefügt werden. 32. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. 33. Verkauft euren Besitz und gebt Almosen. Schafft euch Geldbeutel an, die nicht verschleißen, einen Schatz im Himmel, der nicht weniger wird, wo kein Dieb hinkommt und keine Motte ihn zerstört. 34. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. 35. Seid bereit und lasst eure Lampen brennen. 36. und seid wie Leute, die auf ihren Herrn warten, wenn er von der Hochzeit zurückkehrt, damit sie ihm sofort öffnen können, wenn er kommt und anklopft. 37. Glücklich sind diese Diener, die der Herr bei seiner Rückkehr wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich bereit machen, sie an den Tisch bitten und ihnen dienen. 38. Und wenn er in der zweiten oder dritten Nachtwache kommt und sie so findet, dann sind sie glücklich. 39. Das müsst ihr verstehen, wenn der Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, würde er wach bleiben und sein Haus nicht ausrauben lassen. 40. Seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. 41. Petrus fragte, Herr, erzählst du dieses Gleichnis nur für uns oder auch für alle? 42. Und der Herr sagte, wer ist denn der treue und kluge Verwalter, den der Herr über seine Diener setzen wird, um ihnen die Nahrung zur rechten Zeit auszuteilen? 43. Glücklich ist der Diener, den sein Herr bei seiner Rückkehr so handelnd findet. 44. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn zum Verwalter über seinen gesamten Besitz machen. 45. Wenn aber dieser Diener in seinem Herzen denkt, mein Herr kommt nicht so schnell, und anfängt, die anderen Diener und Dienerinnen zu schlagen, zu essen, zu trinken und sich zu betrinken, 46. Dann wird der Herr dieses Dieners an einem Tag kommen, an dem er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Er wird ihn hart bestrafen und ihm seinen Platz bei den Untreuen zuweisen. 47. Der Diener aber, der den Willen seines Herrn kannte, sich aber nicht vorbereitete und nicht nach seinem Willen handelte, wird viele Schläge bekommen. 48. Wer ihn aber nicht kannte, aber Dinge tat, die Strafe verdienen, wird weniger Schläge bekommen. Denn wem viel gegeben wurde, von dem wird viel gefordert werden, und wem viel anvertraut wurde, von dem wird umso mehr verlangt werden. 49. Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen, und wie wünschte ich, es würde schon brennen. 50. Ich muss aber noch ein Leiden ertragen, und wie sehr sehne ich mich danach, bis es vollendet ist. 51. Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, sage ich euch, sondern vielmehr Spaltung. 52. Denn von nun an werden 5 Menschen in einem Haus gespalten sein, 3 gegen 2 und 2 gegen 3. 53. Der Vater wird gegen den Sohn sein und der Sohn gegen den Vater, die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter, die Schwiegermutter gegen die Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. 54. Er sagte aber zu den Menschen, wenn ihr eine Wolke im Westen aufsteigen seht, sagt ihr sofort, es kommt Regen, und es geschieht so. 55. Und wenn der Wind aus Süden weht, sagt ihr, es kommt große Hitze, und es geschieht so. 56. Ihr Heuchler. Ihr könnt das Aussehen der Erde und des Himmels beurteilen, warum könnt ihr aber diese besondere Zeit nicht beurteilen? 57. Warum entscheidet ihr nicht auch selbst, was richtig ist? 58. Wenn du mit deinem Gegner zu einem Beamten gehst, versuche, dich unterwegs mit ihm zu einigen, damit er dich nicht vor den Richter schleppt. Sonst könnte der Richter dich dem Gerichtsdiener übergeben, und der Gerichtsdiener wirft dich ins Gefängnis. 59. Ich sage dir, du wirst nicht herauskommen, bis du auch den letzten Cent bezahlt hast.